Querfunk. Willkommen Millionen. Willkommen bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute die Welt als Machenschaft. Der getrübte Blick der Globalisierungskritik. Nach der Zeitenwende um 1990 war es zunächst nicht schicklich, die bestehende Verfassung der Gesellschaft zu kritisieren. Schließlich hatte das hiesige System in der ein halbes Jahrhundert währenden Konfrontation der Supermächte gesiegt oder war schlicht übrig geblieben. Während also immer nur von Freiheit und Demokratie, von politischen Kategorien also die Rede war, höchstens noch von segensreicher Marktwirtschaft, blieb die Existenz und eventuelle Problematik eines Kapitalismus seltsam diffus und verdrängt. Dass das Ende der Geschichte aber eben wohl doch nicht die beste aller Welten, schon gar nicht eine friedliche und wohlhabende, hervorgebracht haben könnte, schwante spätestens um die Jahrhundertwende immer mehr Menschen. Weil aber die Identifikation der bestehenden Gesellschaft als Kapitalismus immer noch tendenziell ein Fall für Staatssicherheitsorgane wie den Verfassungsschutz war, wurde es seit dem neuen Jahrhundert Mode, ersatzweise die Globalisierung anzuprangern. Die eher chimärenhafte weltweite Linke der vergangenen Jahrzehnte verstand sich also in großen Teilen als globalisierungskritisch. Unsere Untersuchungen, um ihrem begrifflichen Instrumentarium auf den Zahn zu fühlen, behandeln vor allem das Verhältnis von Markt und Staat. Dazu werden wir drei Beiträge hören. Als erstes die Globalisierung und ihre Kritiker. Stefan Kriegert über die Internationalisierung des Kapitals und die Ressentiments der Linken. Das ist ein Vortrag von 2001 in der ersten Stunde. Danach ein kurzes Interview mit dem Globalisierungskritiker Rüdiger Rural. Und in der zweiten Stunde dann ein Essay von Jan Gerber von 2007. Staat, Markt, Gesellschaft. Kurze Geschichte einer Ménage à trois. Darüber, was die Globalisierung denn eigentlich sei, gibt es ja bekanntlich die unterschiedlichsten Ansichten. Am besten hat mir in letzter Zeit die Einschätzung einer gewissen Rudolfine Sabo aus Wien gefallen, einer Leserbriefschreiberin in der Kronenzeitung, die kurz und bündig meinte: Ich bin auch gegen die Globalisierung. Sie nimmt den Menschen die Individualität. Die Globalisierung ist eine Abart des Kommunismus. Darum dürfen nur sogenannte Sozialdemokraten regieren. Derartiger Wahnwitz ist nun für die Kronenzeitung bekanntlich völlig normal. Das Problem ist meiner Meinung nach allerdings, dass einige der Einschätzungen der Linken nicht viel weniger obskur anmuten. Bevor ich darauf näher zu sprechen komme, würde ich eingangs allerdings gerne einiges zum Verhältnis von Markt und Staat referieren, damit das doch einer der Knackpunkte in der gegenwärtigen Auseinandersetzung über die sogenannte Globalisierung zu sein scheint. insbesondere in der Auseinandersetzung mit so Gruppierungen wie Attac, die ja nicht ganz zufällig inzwischen reichlich erfolgreich sind. Sowohl in der politischen als auch in der wissenschaftlichen Diskussion über die Globalisierung hat in den letzten Jahren ja eine Wiederbelebung des angeblich grundsätzlichen Gegensatzes von Markt und Staat stattgefunden. Durch die Fixierung der Kritik von Gewerkschaften, linken Parteien und auch sogenannten fortschrittlichen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen auf die zerstörerische Kraft des entfesselten Marktes gerät der Staat nicht nur aus der Schusslinie der Kritik, sondern er wird natürlich zum positiven Gegenüber des Marktes erhoben. Die Forderungen von Gruppen wie Attac, die korrespondieren durchaus mit den Vorstellungen einiger der weitsichtigeren IWF-Funktionäre, die mittlerweile ja ebenfalls wieder eine stärkere Regulierung der Kapitalmärkte und sowas wie eine bessere Bankenaufsicht zum Beispiel fordern. Die reformistische Kritik von Attac entpuppt sich also als eine Art alternativer und vorausschauender Krisenprävention für das kapitalistische Weltsystem. Markt und Staat werden eben nicht mehr als zusammengehörige Momente der kapitalistischen Produktionsweise begriffen, die sich nicht entgegenstehen, sondern notwendigerweise ergänzen. Stattdessen werden sie zu gegensätzlichen, sich nahezu ausschließenden Ordnungsprinzipien stilisiert. Gegen solche Vorstellungen einer einfachen Dichotomie, einer simplen Trennung in Markt und Staat will ich hier die Auffassung vertreten, dass es sich bei marktvermittelter Vergesellschaftung ebenso wie bei staatlicher Planung um zwei sich zwangsläufig ergänzende Elemente einer Gesellschaft handelt, die ihre Existenz auf die Verwertung des Werts, also die Akkumulation von Kapital, gründet. Damit wird natürlich auch gleich die eindeutig positive Bezugnahme auf den Staat seitens der sogenannten Interessensvertreter und Vertreterinnen der abhängig Beschäftigten, weniger vornehm, früher Proletariat genannt, in Frage gestellt. Daraus folgt in gewisser Weise der Widerspruch, dass einerseits die Bezugnahme auf den Staat für sowas wie fortschrittliche Politik oder konsequente Vertretung der Interessen der abhängig Beschäftigten notwendig ist, ohne dass damit bereits was über die Sinnhaftigkeit von fortschrittlicher Politik oder Ähnlichem ausgesagt wäre. Andererseits aber aus dieser Staatsfixierung, die eben immer auch eine Staatsverteidigung ist, für eine Perspektive, die weiterhin einer allgemeinen Emanzipation, also einer umfassenden Befreiung der Menschen festhält, durchaus eine ganze Menge Probleme erwachsen können. Um das darstellen zu können, will ich zunächst versuchen, das prinzipielle Verhältnis von Markt und Staat in Gesellschaften mit kapitalistischer Produktionsweise zumindest kurz anzureißen, um dann ein bisschen was über die Veränderungen, die in diesem Verhältnis im Prozess dessen stattgefunden haben, was unter diesem Schlagwort Globalisierung zusammengefasst wird. Gerne wird ja so getan, als wäre der Markt das Kapitalistische im Kapitalismus, der Staat hingegen das tendenziell Antikapitalistische. Der Markt wird dabei meist so im Sinne eines Synonyms für die ökonomische Sphäre begriffen. Der Markt ist aber doch selbst nur ein Teil des gesamtgesellschaftlichen Produktionsverhältnisses. Die gesamtgesellschaftliche Produktion zerfällt bekanntlich in eine Produktions- und eine Zirkulationssphäre. Letztere ist dann das, was als Markt bezeichnet wird. Daher ist dann auch so eine Unterscheidung zwischen Kapitalismus und Marktwirtschaft ziemlich unsinnig, denn die Marktwirtschaft ist doch nichts anderes als das dem Kapitalismus notwendigerweise zugehörige Zirkulationsverhältnis. Wird der Markt selbst als Wesentliches im Kapitalismus betrachtet, und zwar ziemlich egal, ob nun in affirmativer, also bejahender und verteidigender oder in kritischer Absicht, so bleibt dadurch die Produktionssphäre, in der die eigentliche Aneignung fremder Mehrarbeit stattfindet, bereits ausgeblendet. Die schematische Trennung in Markt und Staat ist dabei nur ein besonderer Ausdruck der für kapitalistische Gesellschaften ja allgemein charakteristischen Trennung des Ökonomischen vom Politischen. Der Markt ist, wie gesagt, das dem Kapitalismus eigene Modell der Zirkulation, Der Staat hingegen ist aus der Warenproduktion zugehörige, notwendigerweise zugehörige, organisierte Gewaltmonopol. Bevor nun der Staat über Sozialgesetzgebung und so weiter eine weitgehende Integration der ihm Unterworfenen vollzieht, vollbringt er ja vorher eine sehr viel ursprünglichere Integration. Er organisiert nämlich den stummen Zwang der Verhältnisse und stiftet so die Integration aller Individuen in die kapitalistische Warenproduktion. Erst durch die zwanghafte Verpflichtung aller Individuen auf Kapitalproduktivität und Staatsloyalität erhält der Souverän die Möglichkeiten, jene Funktionen wahrzunehmen, die ihm dann von den Unterworfenen und ja auch von vielen reformistischen Kritikern und Kritikerinnen der sogenannten neoliberalen Globalisierung hoch angerechnet werden. Der nationalstaatliche Sozialstaat scheint ihnen zwar das positive Gegenprinzip zum zersetzenden Markt zu sein, in Wirklichkeit ist er aber eben nur dessen adäquate Organisations- und Durchsetzungsform mit historisch jeweils natürlich unterschiedlichen Ausprägungen. Also um das an einem simplen Beispiel kurz deutlich zu machen, die Arbeitslosenversicherung, die hatte eben nie die Aufgabe, sowas wie die Bedürfnisbefriedigung der abhängigen Individuen zu gewährleisten, auch wenn sie das subjektiv mehr oder weniger gut leistet oder in letzter Zeit eben auch immer weniger, sondern objektiv sowohl historisch als ja auch aktuell hat sie diese eine Arbeitslosenversicherung die Funktion zu erfüllen, die individuelle Reproduktion von Subjekten, die eben für gewisse Zeit aus dem Verwertungsprozess des Kapitals herausfallen, aufrechtzuerhalten, schlicht und einfach, damit sie als zukünftige Lohnarbeiter oder Arbeiterin weiterhin zur Verfügung stehen. Eine ausschließlich marktförmige Reproduktion des Kapitalismus ist eigentlich gar nicht möglich. Der Staat ist immer anwesend, da selbst der Markt ja letztlich staatlich mitkonstituiert wird. Gegen eine auf den Markt fixierte gesellschaftlich sozusagen voraussetzungslose Kritik ist daher darauf hinzuweisen, dass im Rahmen bürgerlicher Vergesellschaftung doch grundsätzlich von einer politischen Regulation in ökonomischen Prozessen auszugehen ist. Der Konflikt zwischen Markt und Staat konnte wohl nur deswegen zu so einem prinzipiellen Gegensatz aufgebauscht werden, da das variable Kapital in Form der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung historisch einfach öfter gezwungen war, seine Ansprüche über den Staat und dessen Politik geltend zu machen als das konstante Kapital in Gestalt der Unternehmer und Unternehmerinnen. Daraus entwickelte sich das in gewissem Sinne eben nur scheinhafte Gegensatzpaar von Wirtschaft und Kapital auf der einen und Lohnarbeit und Staat auf der anderen Seite, das aber doch schon deswegen verquer ist, da ja sowohl Lohnarbeit als auch Kapital auf den Staat angewiesen sind. Praktisch wird das daran deutlich, dass ja auch Unternehmen in der Regel auf staatliche Unterstützung in allen möglichen Formen, sei es Aufträge, Förderung, Zuschüsse oder Nachlässen, angewiesen sind. Und Unternehmer und Unternehmerinnen geht es also eigentlich nie um eine Abschaffung der Staatstätigkeit, sondern um eine Umorientierung der Staatsaktivitäten. Entgegen also allen propagandistischen Verlautbarungen wollen sie eben nicht die Aufgabe der Staatsintervention, sondern lediglich einen anders gearteten Dirigismus. Einerseits muss der Staat permanent in das Marktgeschehen eingreifen, andererseits kann der Staat den Markt aber niemals aufheben, da die kapitalistisch organisierte Wirtschaft ja gerade seine materielle Grundlage liefert. Die materielle Grundlage der Politik ist der Erfolg des unter der Obhut eines Staates produzierenden Kapitals. Der Staat hat gerade diese Grundlagen zur erfolgreichen Kapitalakkumulation zu garantieren und, so möglich, zu verbessern. Durch die Besteuerung des produzierten Mehrwerts und der Löhne eignet sich der Staat dann seine materielle Grundlage an und erhält so überhaupt die Möglichkeit zur Politik. Das durchaus strukturelle Problem für sowas, was man unter emanzipative Politik firmiert, besteht eben darin, dass der Staat sobald seine politischen Maßnahmen eine Quantität und Qualität annehmen, dass sie tatsächlich als Beitrag zu einer Emanzipation verstanden werden könnten und eben nicht mehr nur eine andere Verteilung des Elends bedeuten, sich dann, also dass der Staat sich dann tendenziell selbst seine materielle Basis entzieht. Durch sowas wie emanzipative Politik würden eben die Möglichkeiten zur Kapitalakkumulation in der Regel eingeschränkt. Das heißt, die Masse des Mehrwerts sinkt. Und Politiker und Politikerinnen oder Wirtschaftsführer und Führerinnen behalten unabhängig von allem natürlich vorhandenen ideologischen und strategischen Brimborium Recht, wenn sie meinen, wo nichts ist, kann auch nichts verteilt werden. Das heißt, die Durchführbarkeit sämtlicher sozialstaatlicher Maßnahmen ist ganz grundsätzlich daran gebunden, dass der Verwertungsprozess des Kapitals als solcher auf Dauer nicht ernsthaft gestört wird. Bis zur Krise des sogenannten keynesianischen Wohlfahrtsstaates wurde die Aufteilung nach Markt- und Staatsfunktionen ja weitgehend akzeptiert. Also selbst ultraliberale Marktfanatiker und Fanatikerinnen wussten die ordnende Rolle des Staates ja trotz aller anti-etatistischen Rhetorik durchaus zu würdigen. Mit den zunehmenden Krisenerscheinungen des kapitalistischen Weltsystems, so seit Ende der 70er Jahre, gerät diese klassische wohlfahrtsstaatliche Regulierung nun zusehends unter Druck von neoliberalen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und von liberal-konservativen Politikern und Politikerinnen wird seitdem eine verstärkte Kampagne gegen sozial- und wohlfahrtsstaatliche Regulierung geführt, die dann häufig, man kennt das, von sozialdemokratischen Regierung in reale Politik des Sozialabbaus umgesetzt wird. Die Angriffe von Alt- oder Neoliberalen oder auch von Sozialdemokraten, neuerdings natürlich auch von Grünen, gegen den Sozialstaat, die hat es in der einen oder anderen Form natürlich schon immer gegeben. Sie allein erklären also nicht, warum sich solche neoliberalen Konzepte, die übrigens nicht mit einer einfachen Wiederbelebung des frühbürgerlichen Liberalismus zu verwechseln sind, gerade in den 80er Jahren und noch verstärkt in den 90er Jahren fast weltweit durchsetzen konnten. Das Erringen einer Vormachtstellung neoliberaler Vorstellungen in der Gesellschaft geht ja einher mit jenen Phänomenen, die eben unter dem Begriff der Globalisierung versucht werden zusammenzufassen. Wie bei der Internationalisierung des Kapitals, denke ich, ist auch bei der zunehmenden Deregulierung davon auszugehen, dass die Gründe dafür natürlich sowohl in politischen Strategien als aber eben auch, und das scheint mir doch häufig ziemlich zu kurz zu kommen, in ökonomischen Zwangsläufigkeiten zu suchen sind. Globalisierung, verstanden als eine Internationalisierung des Kapitalverhältnisses und eine weitgehende Triadisierung der Kapitalmasse, also eine weitgehende Fixierung des realen Kapitals auf die drei großen industrialisierten Wirtschaftsblöcke. Globalisierung sowie neoliberale Gesellschaftsvorstellungen sind also einerseits durchaus sowas wie eine bewusste Strategie, also ein Projekt des meinetwegen Klassenkampfs von oben, eine berechnende Kapitalstrategie zur Lösung der Krise des Fordismus, also der Krise des nach 1945 vorherrschenden Regulationsmodells. Ich denke aber, dass wenn man sich darauf kaprizieren würde und das immer nur als so eine bewusste Strategie ansehen würde, dass man damit natürlich die Zwangsläufigkeit in der gegenwärtigen Entwicklung, die sich eben aus den tatsächlichen Verwertungsschwierigkeiten des Kapitals ergeben, dass man die damit völlig unterbelichtet oder einfach aus dem Blick verliert. Wenn sich das Kapital allgemein in der Krise befindet und die eben nicht nur konjunkturelle, sondern durchaus sehr strukturelle Ausmaße annimmt, ist staatliche Politik durchaus unabhängig von den gesellschaftspolitischen Vorlieben ihrer Träger und Trägerinnen zu Maßnahmen gezwungen, wie sie seit einigen Jahren ja in fast allen Ländern in Form von verstärkter Deregulierung zu beobachten sind. Hat man da nur etwas auszusetzen, sollte man die prinzipielle Abhängigkeit der Gesellschaft von der Verwertung des Werts kritisieren und nicht deren mehr oder weniger zwangsläufige Folgen. Der Nationalstaat verschwindet im Rahmen der Globalisierung natürlich keineswegs. Er bleibt bestehen, ändert allerdings im zum Teil ja durchaus beträchtlichem Ausmaß seine Erscheinungsform und auch seine Funktionsweise. Die historische Globalisierung am Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts bedeutet ja durchaus eine Stärkung der nationalstaatlichen Kompetenzen. Heute hingegen führen sie in einigen Bereichen ja durchaus zur Schwächung von politischen Gestaltungsmöglichkeiten. Das heißt, die Staatsagenten und Agentinnen folgen zunehmend einer ökonomischen Logik. Die Politik verschwindet natürlich keineswegs, aber sie wird einer ökonomischen Rationalität durchaus immer ähnlicher. Der Nationalstaat unterliegt zwar in einigen Bereichen einer Erosion, aber weder der Staat und schon gar nicht das Nationale verschwindet. Der Nationalstaat tritt also nicht von der Bühne ab, sondern er wird höchstens transformiert. Während also die nationalstaatliche Souveränität in einigen klassischen Bereichen nationalstaatlicher Eingriffsmöglichkeiten tatsächlich massiv untergraben wird, festigt sie sich doch gleichzeitig in anderen Bereichen. Während also, um ein beliebiges Beispiel zu nehmen, früher Arbeitsmarktpolitik oder so noch relativ autonom von den jeweiligen Nationalstaaten betrieben wurde, ist sie heute ja in der Praxis tatsächlich zunehmend abhängig von Politik, die in anderen Ländern verfolgt wird. Allgemein tendieren also, worauf so, wenn auch sehr stark reformistisch orientierte Leute hingewiesen haben, allgemein tendieren die Nationalstaaten heute ja durchaus dazu, nicht mehr die Verteidigung des Staatsgebietes als eine ihrer vorrangigen Aufgaben zu betrachten, sondern viel eher die Verteidigung ihres nationalen Währungsraums, wobei das eine mit dem anderen ja sehr wohl nach wie vor was zu tun hat. Dadurch entsteht natürlich die Tendenz, unter Nationalökonomie nicht mehr die Wirtschaft innerhalb eines umgrenzten Staatsgebiets zu begreifen, sondern eher jenen Währungsraum, den es zu schützen gilt. Hervorgerufen werden diese Veränderungen aber nicht durch den Markt oder die Ökonomie allein. Der Staat ist solchen Transformationsprozessen ja nicht einfach hilflos ausgeliefert, wie das in einigen Ausführungen von globalisierungskritischen Leuten manchmal so klingt, sondern er hat sie doch ganz im Gegenteil größtenteils selbst mitforciert. Die Nationalstaaten sind also nicht einfach die Opfer von Globalisierung und Deregulierung, sondern haben diese doch selbst begünstigt bzw. in die Welt gesetzt. Als einer der Gründe zum Beispiel für die zunehmende Deregulierung wird ja beispielsweise die Fiskalkrise der Nationalstaaten angegeben. Einer der Hauptgründe dieser sogenannten Fiskalkrise liegt nun aber in der Steuerflucht im großen Maßstab und diese wurde erst durch die Deregulierung möglich, die ja von der staatlichen Politik in die Welt gesetzt wurde und nicht einfach durch die Ökonomie oder irgendwie durch das Finanzkapital. Allgemein gesagt organisiert der Nationalstaat die zunehmende Inwertsetzung, also die immer fortschreitende Einbeziehung immer weiterer gesellschaftlicher Bereiche in die Logik kapitalistischer Warenproduktion. Dadurch forciert er natürlich zugleich den eigenen Regelungsverlust in einigen Bereichen nationalstaatlicher Aufgaben. Dennoch sind aber auch staatliche Maßnahmen, die auf den ersten Blick nach einem eindeutigen Rückzug aus der ökonomischen Planung aussehen, ja nicht immer als solche zu werten. Selbst noch Privatisierungen können ja unter bestimmten Umständen als Elemente staatlicher Planungspolitik verstanden werden, denn durch die Privatisierung, durch den Staat, wird der Markt in der Gesellschaft ja planmäßig als Steuerungsmittel eingesetzt. Während also die staatliche Tätigkeit auf der einen Seite zumindest scheinbar abnimmt und die Politik im Wirtschaftsleben zusehends nur mehr als Organisator bestimmter Rahmenbedingungen auftritt, aber nicht mehr unmittelbar planend in bestimmte Wirtschaftsabläufe eingreift, kommt es im Bereich der sogenannten inneren Sicherheit ja zu einer Zunahme staatlicher Aktivität und finanzieller Aufwendungen. Der Transformation des, um da mal die gängigen politologischen oder auch soziologischen Begriffe zu verwenden, des nationalen Entwicklungsstaates zum nationalen Wettbewerbsstaat, bei dem heute vor allem in Europa zunehmende Tendenzen zur Entwicklung zu sowas wie einem regionalen Wettbewerbsstaat zu beobachten sind, entspricht die Transformation des im Fordismus ja noch doppelt bestimmten Sicherheitsstaates Also einerseits soziale Sicherheit, also partielle Sicherheit der Individuen vor den Auswirkungen der ökonomischen Ordnung. Andererseits Sicherung der politischen und ökonomischen Ordnung als solcher. Zu einem mehr und mehr eindimensional bestimmten Sicherheitsstaat. Beim keynesianischen Sicherheitsstaat des Fondismus und dem nationalen Wettbewerbsstaaten der Globalisierung gibt es also durchaus Kontinuitäten, nämlich die massive innerstaatliche Aufrüstung, die heute ja sogar noch verstärkt wird. Eine entscheidende Differenz zwischen diesen beiden Staatsmodellen besteht aber darin, dass in diesem keynesianischen Wohlfahrtsstaat die Integration der abhängig Beschäftigten ja maßgeblich durchaus auch über materielle Zugeständnisse erfolgte, während sich heute zunehmend ein Modell ideologischer Integration ohne materielles Substrat durchsetzt, also eine nationalistische, rassistische und antisemitische Integration betrieben wird, die auf die soziale Sicherheit als systemintegrativen Faktor immer mehr verzichtet. Was nun aber nicht bedeutet oder bitte nicht so verstanden werden soll, dass Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus nun von irgendeiner herrschenden Clique zwecks Durchsetzung neoliberaler Politikvorstellungen bewusst forciert würden. Die sind natürlich vielmehr sowas wie Basisideologien der warm produzierenden Gesellschaft und als solche natürlich ebenso, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung, strukturelles Zubehör keynesianischer Regulationen. Mit dieser rassistischen und nationalistischen Integration geht also eine Zunahme staatlicher Regelungen im Zeitalter der sogenannten Globalisierung einher. In der Verwaltung der internationalen Migrationsströme sehen sich die Nationalstaaten und auch die großen Nationalstaatsblöcke wie die EU ja vor neue Aufgaben gestellt und in ihrer ordnenden Funktion durchaus erneut gefordert. Die vom Neoliberalismus eingeforderten Freiheiten beziehen sich ja zwar auf Waren, Dienstleistungen und Kapital, aber, zumindest im globalen Maßstab, ja nie auf Arbeitskraft. Für das variable Kapital, also die Arbeitskräfte, war und ist eine Liberalisierung eben nicht oder nur so weit, wie sie den unmittelbaren Bedürfnissen des konstanten Kapitals, also der eingesetzten Maschinerie, entspricht, vorgesehen. Während es also beispielsweise im Bereich der Kapitaltransfers tatsächlich zu einer Rücknahme staatlicher Tätigkeit kommt, auch wenn sich in letzter Zeit durchaus andeutet, dass es da auch nochmals eine Trendwende geben könnte, forciert die staatliche Politik ihre Eingriffe im Bereich der Freizügigkeit der Arbeitskräfte ja im internationalen Maßstab. Gängige Kritik im Rahmen der Globalisierungsdebatte lautet ja nun, dass die Sachzwänge der internationalen Kapitalakkumulation gar keine Sachzwänge seien, sondern nur Vorwände zur Durchsetzung schon längst geplanter Vorhaben. Die Zwangsgesetze der Warenproduktion werden so natürlich auf den schlechten Willen der Kapitalisten und Kapitalistinnen reduziert. Große Teile der Linken versuchen permanent, zwischen Propaganda der Unternehmer und Unternehmerinnen einerseits und tatsächlichen Sachzwängen andererseits zu differenzieren. Zum einen werden da also Sachzwänge geleugnet und den abhängig Beschäftigten wird sowas wie Handlungsfreiheit suggeriert, wobei das Abstreiten der Sachzwänge dabei wohl nur das Spiegelbild des Respekts vor ihnen darstellt. Zum anderen werden dann für real befundene Sachzwänge akzeptiert, was dazu führt, sich diesen tatsächlichen Sachzwängen umso hingebungsvoller zu unterwerfen, anstatt diese eben als Sachzwänge, die ja nur aus der Umsetzung des Interesses zu profitablen Kapitalinvestitionen entstehen, zu kritisieren. Der Fehler, den solche Linke dabei begehen, wenn sie also Sachzwänge akzeptieren, weil sie einleuchtend finden, besteht ja nun nicht darin, dass es keinerlei Zwänge gäbe. Der Irrtum besteht aber sehr wohl darin, zu glauben, dass die akzeptierten tatsächlichen Sachzwänge der warenproduzierenden Konkurrenzgesellschaft aus der Notwendigkeit von Produktion und Distribution überhaupt resultieren würden. Die Gegenstrategie bestünde also darin, die Sachzwänge der Warenproduktion und Zirkulation im Allgemeinen, wie auch des globalisierten Kapitalismus im Besonderen, auf das kapitalimmanente und staatliche Interesse zurückzuführen. Das Problem vor dem Gewerkschaften und linke Parteien oder sonstige sich an der Globalisierung stoßende Gruppierungen heute stehen, ist natürlich nicht erst durch die Globalisierung entstanden, sondern resultiert aus der grundlegenden Struktur der Gesellschaft. Gewerkschaften oder reformistischen linken Parteien oder meinetwegen auch Gruppierungen wie ATTAC bleibt ja tatsächlich kaum etwas anderes übrig, als auf den Staat irgendwie zu setzen oder sich zumindest an ihn zu richten. Interessensorganisationen, die genau das tun, können sich dann aber auch nicht mehr den allgemeinen Zwängen der politischen Form, allen voran also der notwendigen positiven Bezugnahme auf die Kapitalverwertung als solcher, entziehen. Für Gewerkschaften oder eben auch für Gruppierungen wie ATTAC führt das zu der simplen Tatsache, dass sie sich selbst auf die Aufrechterhaltung der Bedingungen kapitalistischen Wachstums verpflichten, ob sie das nun wollen oder nicht. Wird in der Globalisierungsdebatte der Staat gegen den Markt in Anschlag gebracht, werden damit Folgen kritisiert und zugleich deren Ursache legitimiert. In der Literatur zur Globalisierung wird in der Regel eben nicht mehr das Kapital als gesellschaftliches Verhältnis und der Staat als dessen kollektiver Organisator für die systematische Schädigung des subjektiven Interesses der abhängig Beschäftigten, also dem Verdienst des Lebensunterhalts, verantwortlich gemacht. Stattdessen wird der Kapitalismus sprachlich einfach mit immer neuen Zusätzen versehen. Kritisiert wird eben nicht mehr die kapitalistische Gesellschaft aufgrund ihrer ruinösen Folgen für die Mehrzahl der sie konstituierenden Subjekte, sondern nur mehr der unzivilisierte Kapitalismus, wie das zum Beispiel bei der, wie ich finde, merkwürdigerweise als Paradeliberalen geltenden, in Wirklichkeit nämlich autoritären Gemeinschaftspropagierenden Herausgeberin der Wochenzeitung Die Zeit, also der Gräfin Dönhoff, heißt. Oder es wird der Turbo- und Casino-Kapitalismus kritisiert, der ungezügelte, enthemmte und wild gewordene Kapitalismus oder der, das stammt vom ehemaligen Bundeskanzler der BRD Helmut Schmidt, gefällt mir besonders gut, der Raubtier-Kapitalismus. Freiburger Genossen haben mal völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass die Häufung der kritischen Adjektive und Affixe dabei ausschließlich der Verteidigung des Substantivs dient. Schuld am Elend der Welt ist eben scheinbar nicht mehr schlicht und einfach der Kapitalismus, sondern der Mafia-Kapitalismus. Als wäre die staatlich etwas mehr regulierte Warenproduktion und Kapitalakkumulation etwas doch sehr Schönes gewesen, übertreffen sich Leute wie zum Beispiel der Sozialdemokrat Jean Ziegler heute selbst, wenn moralische Empörung gefragt ist, und wettern dann gegen so Dinge wie den Börsendschungel-Kapitalismus oder den Killer-Kapitalismus. Selbst da, wo Markt und Staat als Mechanismen zusammengedacht werden, wird der Kampf des Menschen gegen den Menschen als naturhaft und ewig dargestellt. Der Streit geht dann in der Regel nur mehr darum, ob die den Menschen angeblich von Natur aus zugehörige Konkurrenz am effektivsten durch den Markt oder durch den Staat organisiert werden kann. In der Kritik an bestimmten Auswirkungen von der zunehmenden Internationalisierung des Kapitals wird implizit immer schon die Zwangsgrundlage der Gesellschaft affirmiert. Wenn beispielsweise der Vorsitzende der deutschen IG Metall den Kapitalismus pur im Zeitalter der Globalisierung angreift, verteidigt er natürlich gleichzeitig den Kapitalismus als solchen und lässt sich auf dessen Logik ein. Wenn er nämlich den effizienten Staat fordert, will er sich zwar gegen den schlanken Staat wenden, propagiert ihn aber tatsächlich, da der schlanke oder magere Staat, also ein Staat, der eben nur mehr geringe Sozialleistungen erbringt und wenig in den alltäglichen Wirtschaftsverkehr eingreift, im Sinne der Kapitallogik zumindest in bestimmten Situationen eben am effektivsten ist. Grüne oder auch sozialdemokratische Autoren und Autorinnen wenden sich gegen eine Verkürzung der Globalisierungsdiskussion auf die Schlagwörter Markt gleich gut und Staat gleich schlecht, um dann aber diese Phrase einfach umzudrehen und eben exemplarisch vorzuführen, dass man fest daran glaubt, dass im Staat das Gute schlechthin aufgehoben ist. Die Staatsintervention wird also verteidigt. Stillschweigend wird damit die Existenz von warenproduzierender und kapitalakkumulierender Ökonomie akzeptiert, zu deren Aufrechterhaltung und Verwaltung die Staatsintervention ja überhaupt erst stattfindet. Staatlichkeit als solche wird also implizit zur anthropologischen Konstante, zur immer schon existierenden und weiterhin immer notwendigen Bedingung menschlichen Zusammenlebens stilisiert. Natürlich ist es so, dass es für eine Interessensvertretung der abhängig Beschäftigten im Rahmen der alltäglichen Behauptung im wahnförmigen Irrsinn weitgehend unausweichlich ist, sich auf den Staat und dessen Politik in irgendeiner Form zumindest zu beziehen. Wird dieser Staat aber zu einem Fetisch, zur verinnerlichten und unhinterfragten Instanz, dann gerät ja bereits die Tatsache aus dem Blick, dass jede soziale oder auch politische Errungenschaft, die im Rahmen eines Nationalstaates erkämpft wurde, immer Exklusivität beinhaltet. Eine Exklusivität, die natürlich im Wesen des Staates sowieso prinzipiell angelegt ist. Ist man sich über diese Exklusivität solcher Bemühungen, solch eines Kampfes, also die Tatsache, dass eben politische und soziale Fortschritte auf Nationalstaatsebene in der Regel alle nicht zu diesem Nationalstaat zählenden Menschen ausschließt, nicht zumindest bewusst so droht, um es vorsichtig auszudrücken, sowohl sozialer Reformismus als auch sozialistischer Klassenkampf in Nationalismus abzugleiten. Wie schon mehrfach an anderer Stelle darauf hingewiesen wurde, birgt eine verkürzte Globalisierungskritik natürlich zahlreiche Gefahren in sich. Ebenso wie dem vermeintlich bösen Markt der vermeintlich gute Staat gegenübergestellt wird, gibt es natürlich die Tendenz, dem angeblich verantwortungsvollen und Arbeitsplätze schaffenden produktiven Kapital das abstrakte, wurzellose, zerstörerische und asoziale Finanzkapital gegenüberzustellen. Die reale kapitalistische Produktion lässt sich aber nicht einfach vom bloßen Kreditüberbau ablösen. Das Finanzkapital ist ja schon aufgrund der Kapitalverflechtung nicht eindeutig personell oder institutionell lokalisierbar. Es existiert ja kaum Kapital, das nur in der Produktions- oder nur in der Zirkulationssphäre tätig wäre. Aber eigentlich ist es wurscht, denn selbst wenn dem nicht so wäre, würde natürlich die Fixierung auf diesen vermeintlichen Moloch Finanzkapital keinen Sinn machen und vielmehr, um das auch wiederum eher vorsichtig und ausgesprochen zurückhaltend auszudrücken, die Gefahr in sich bergen, in eine gefährliche Nähe zur populistischen Argumentation zu geraten, die in ihrer Konsequenz eben strukturelle Ähnlichkeiten und zum Teil auch leider inhaltliche zur nationalsozialistischen Unterscheidung in ein als arisch definiertes schaffendes Kapital und angeblich jüdisches raffendes Kapital aufweisen. Um dem von vornherein zu entgehen, müsste man eben Globalisierungsprozesse ausgehend von einem Gesellschaftsverständnis diskutieren, das sowohl Markt und Staat als auch produktives und zirkulatives Kapital als notwendige Bestandteile kapitalistischer Warenproduktion begreift und kritisiert. Genau danach scheint es mir aber auch in dieser sogenannten Antiglobalisierungsbewegung nicht gerade auszuschauen. Perspektivisch müsste also die Diskussion zur Globalisierung, zur Internationalisierung des Kapitals über diese ziemlich doofe Dichotomie von Markt und Staat hinauskommen und sowas wie die gesellschaftliche Totalität ins Auge fassen. Gewerkschaften etwa, die dazu was beitragen wollten, und das ist nur eine Anmerkung, die sich nicht gerade auf Deutschland oder Österreich bezieht, dass da solche Gewerkschaften ja ohnehin nicht gibt, die dazu also etwas beitragen wollten, anstatt weiterhin den Mitorganisator der falschen gesellschaftlichen Totalität abzugeben, sollten sich wenigstens auf ihren historisch ja immer wieder eingeforderten Doppelcharakter besinnen, der sie eben nicht von vornherein darauf festlegt und beschränkt, die Sachwalter der ehrlichen Arbeit und die Apologeten des Staates zu sein. Gerne wird nun, wenn man so eine auch noch so zurückhaltende Kritik formuliert, die, wie ich denke, ebenso naive wie ressentimentgeladene Frage aufgeworfen. Ja, wenn dann immer alles gleich antisemitisch ist, darf man denn jetzt gar nichts mehr kritisieren? Dazu kann man nur festhalten, dass natürlich bei aller Richtigkeit und Notwendigkeit der Schelte von sowas wie personalisierender Kapitalismuskritik, die eben tatsächlich, um es wieder vorsichtig zu formulieren, immer dazu tendiert, Kritik in Ressentiment aufzulösen und eben nicht selten in die Nähe antisemitischer Projektionen gerät, dass man trotzdem also nicht völlig falsch liegt, wenn man beispielsweise jene Eliten, die sich bei den diversen Gipfeln der letzten Zeit versammelt haben, für das Elend in dieser Welt irgendwie mitverantwortlich macht. So wahr es eben ist, dass die warmproduzierende Gesellschaft von subjektloser Herrschaft geprägt ist und Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnisse über weite Strecken keine unmittelbaren, sondern dinglich vermittelte, keine personalen, sondern sachliche sind, so richtig ist es doch auch, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Exponenten und Exponentinnen von WEF oder WTO, von IWF und Weltbank, mit ihrem Handeln natürlich ziemlich unmittelbar den Tod von unzähligen Menschen verursachen. Auch wenn sie mit ihrer Tätigkeit eben nur Systemimperative erfüllen, also selbst keineswegs autonom Handelnde sind, sondern sowohl in ihrem Tun als auch in ihrem Denken dem automatischen Subjektkapital geradezu untergeordnet sind, sind solche Leute dennoch keineswegs von der Kritik auszunehmen. Jemanden in einer Gesellschaft, die auf Geld und Tausch basiert und deswegen auch Kapital und Staat kennt, vorzuwerfen, dass er oder sie mit Geld in irgendeiner Form umgeht, also wie es einigen durchgedrehten Ökos oder so Subsistenzbauern und Bäuerinnen immer wieder einfällt, ist natürlich ziemlich lächerlich. Aber seine Unterschrift unter Beschlüsse zu setzen, die im Rahmen wertvermittelter Gesellschaften den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen, das muss niemand machen und das unterscheidet den Gesellschaftskritiker in der Regel auch vom Funktionär des Kapitals und des Staates. Das heißt aber überhaupt nichts. Solch eine Selbstverständlichkeit, die kann meiner Meinung nach eben nicht zur Grundlage der Kritik werden. Wer an Tausch, Geld, Kapital und Staat nichts auszusetzen hat, der braucht auch nicht gegen Treffen wie in Salzburg, Seattle oder Genua und auch nicht gegen IWF und Weltbank anzuschreien. IWF und Weltbank sind eben Institutionen, die der weltweiten, staatlich organisierten und wertvermittelten, sich hinter dem Rücken der Menschen und doch eben durch ihr Handeln durchsetzenden, fetischistischen wie ruinösen Vergesellschaftung adäquat sind. Als solche sind sie zu kritisieren und durchaus auch anzugreifen. Einigen Linken geht es aber offensichtlich um etwas ganz anderes. Menschen beispielsweise, die sich selbst Kommunisten nennen, damit wären wir so bei dem klassischen Anti-Impfflügel innerhalb der Globalisierungsbewegung, wettern in Aufrufen mit auf Anschlussfähigkeit bedachten Titeln wie Nein zur Globalisierung gegen die großen Hexenmeister, schwafeln, Lustfeiernde, die sie offenbar sind, von einem drogenbetäubten Frieden, der nun endgültig vorüber sei und glücklicherweise durch einen instinktiven, ursprünglichen Antikapitalismus ersetzt werde, der sich gegen den politisch-kulturellen Amerikanismus, der Europa und Japan erwürgt, richtet und der sich dann also auch folgerichtig die Frage stellt, wie dem sinnlosen Chaos einen Sinn geben. Nun ist es so, dass nicht alle Gruppen eine derart nazikompatible Diktion drauf haben, wie die vor allem in Österreich aktive Revolutionäre Kommunistische Liga, die Veranstaltungen mit Gruppen mit so passendem Namen wie Treue zu Mensch und Erde organisiert und auch schon mal mit der radikal-islamistischen Terrortruppe Hisbollah zusammenarbeitet. Aber auch bei anderen Aktivisten und Aktivistinnen finden sich natürlich zahlreiche Ungereimtheiten. Obwohl es seit den 70er Jahren eine imperialismustheoretische Debatte gibt, in der versucht wird, befreit von den imperialismustheoretischen Dogmen Lenins und seiner Epigonen, die empirische Oberfläche, also die Fixierung auf die an der Oberfläche der kapitalistischen Gesellschaften erscheinenden Phänomene hinter sich zu lassen, und beispielsweise die Durchsetzung des Wertgesetzes auf dem Weltmarkt zu analysieren und eben zum Beispiel die Modifikation, die dieses allgemeine Gesetz kapitalistischer Warenproduktion dabei erfährt oder eben auch nicht erfährt, das ist ja weiterhin eine durchaus strittige Frage, aufzuzeigen, bewegen sich die meisten der heutigen Diskussionen eher auf dem Niveau von entwicklungspolitischen Foren von Kirchentagen. Vielen Aktivisten und Aktivistinnen geht es ja als gesicherte Wahrheit und zugleich als moralische Legitimation des eigenen politischen Handelns, dass zwischen den Ländern der sogenannten ersten und dritten Welt ein ungleicher Tausch und daher ein Werttransfer stattfindet, woraus dann die Forderung nach fairen Preisen, gerechtem Tausch, alternativem Handel und ähnlichem Quatsch entsteht. Man kennt es aus jeder Werbebroschüre von Dritte-Welt-Läden. Hinter dem Gerede vom ungleichen Tausch verbirgt sich meiner Meinung nach einer der Grundfehler von Weltmarktanalysen, die im wertfetischistischen Bewusstsein verhaftet bleiben. Mal unabhängig davon, dass es faire Preise ohnehin nicht geben kann, einfach schon, weil der Preis nicht der Ausdruck moralischen Wollens, sondern ökonomischen Zwangs ist, müssen gegen die Behauptung vom ungleichen Tausch ganz prinzipielle Einwände erhoben werden. In einer Hinsicht ist Tausch ja immer ungleich, nämlich dadurch, dass beim Tauschakt zwei stofflich-sinnlich völlig unterschiedliche Dinge aufeinander bezogen werden, sprich zwei unterschiedliche ungleiche Gebrauchswerte werden getauscht. Die These vom ungleichen Tausch bezieht sich aber gerade nicht auf die stoffliche, die Gebrauchswertseite des Austauschs, sondern auf die Wertseite. Wert hier immer verstanden im Sinne der Kritik der politischen Ökonomie. Und auf den ersten Blick scheint es ja auch so, als wenn da irgendetwas ungleich wäre. Auf der Wertebene ist es das aber eben gerade nicht. In der Tat erhält ja das weniger produktive Land nie den Gegenwert für die real aufgewendete Arbeitszeit. Nur ist es eben so, dass, sobald für den Weltmarkt produziert wird, die im Land verausgabte Arbeit, die über dem gesellschaftlich notwendigen Durchschnitt im globalen Maßstab liegt, keinen Wert schafft. Waren, die also auf dem Weltmarkt als gleich getauscht werden, mögen zwar die Vergegenständlichung unterschiedlicher nationaler Arbeitsquanten sein, auf dem Weltmarkt haben sie aber dennoch den gleichen Wert, da sie in ein anderes Bezugssystem eintreten, in dem dann auch ein anderes Wertniveau gilt. So kommt es also zwar auf der stofflichen Seite zu einem Güter- oder Ressourcentransfer, aber eben gerade nicht zu einem Werttransfer. Auf der Wertebene könnte man sagen, herrschen Gerechtigkeit und Gleichheit. Durch die endgültige Internationalisierung des Kapitalverhältnisses, euphemistisch eben Globalisierung genannt, werden die bis Mitte der 70er Jahre doch noch existierenden unterschiedlichen Wertniveaus, die beispielsweise mit staatlicher Gewalt zum Teil noch aufrechterhalten werden konnten, nivelliert und es kommt zur endgültigen Herausbildung eines einheitlichen globalen Wertniveaus. Die Differenz zwischen nationalem Warenwert und Weltmarktwarenwert, die ja auch vorher zwar nicht als materielles Substrat, sondern eben eher als sowas Absurdes wie Nichtwert existierte, aber durchaus doch analytisch irgendwie aufgezeigt werden konnte, verschwindet durch dieses globale Wertniveau. War der Weltmarkt im Sinne des Wertgesetzes schon immer gerechter, als seine idealistischen Kritiker und Kritikerinnen meinten, so kann man, um dem Zynismus der Sache gerecht zu werden, durchaus sagen, dass durch jene Entwicklungen, die eben als Globalisierung bezeichnet werden, die Gerechtigkeit des Weltmarkts endgültig vollstreckt wird. Zu dieser Gerechtigkeit des Weltmarkts gehört es eben auch, und das ist ein weiterer Aspekt der Internationalisierung des Kapitalverhältnisses, der vielleicht mit einigen der alten linken Mythen aufräumen kann, dass trotz aller Auslagerungen von Produktion und Dienstleistungen in Drittländern, die natürlich durchaus stattfindet, in den 90er Jahren 80% des Welthandels zwischen den OECD-Ländern abgewickelt wird. Dazu passt dann halt auch, dass zum Beispiel der Anteil Afrikas am Welthandel sich von 1970 bis 1992 nochmals halbiert hat und zwar von ohnehin lächerlichen 4,4% auf 2,2%. War also die Vorstellung, der Reichtum der Industrieländer speise sich aus dem Raub von Wertmasse aus der dritten Welt, schon immer falsch, so wird mit der Globalisierung, die zwar das Kapitalverhältnis, wie gesagt, globalisiert, aber eben nicht die Kapitalmasse, auch zunehmend die Vorstellung falsch, dass Elend im Trikont beruhe auf anhaltender Ausbeutung durch den Norden, wobei Ausbeutung eben ausnahmslos als moralische, nicht als ökonomie- und politikkritische Kategorie Verwendung findet. Vielmehr ist es doch so, dass das zunehmende Ausbleiben dieser Ausbeutung zu verstärktem Massenelend führt, da eben ganze Regionen und Staaten nun unter negativen Vorzeichen vom Weltmarkt abgekoppelt werden. Was also tun? Eigentlich ganz einfach. Wer sich an dem Elend in der Welt stört, sollte nach wie vor Staat und Kapital kritisieren und eben für die herrschaftsfreie Klassen- und staatenlose Weltgesellschaft eintreten und nicht, wie es zahlreiche linke oder eben auch linksradikale Gruppierungen in sozialdemokratischer Pfaffenmanier gerade zuvor exerzieren, für Schuldenstreichungen eintreten oder sich damit begnügen. Wenn jemand meint, angesichts der schlimmsten Auswüchse kapitalistisch bedingter Verelendung, also etwa der Massenmorde in Afrika, müsste doch von internationaler Seite etwas getan werden, so kann man nur darauf verweisen, dass es gerade diese internationale Seite, also die Staaten sind, die diese Verelendung organisieren und aufrechterhalten. Und man kann hinzufügen, dass die aus zusehends mafiotischen Verteilungskämpfen resultierenden Massaker eben nicht zur Reform der UNO mahnen, sondern zur weltweiten Aufhebung blinder Wertverwertung und Herrschaft, die in ihrer Konsequenz, ob sie nun neoliberal oder fordistisch-sozialdemokratisch daherkommt, immer zu Massenelend und in letzter Konsequenz Massenmord führen. Im Übrigen bieten natürlich Kampagnen wie jene gegen IWF und Weltbank oder auch die Mobilisierung zu den diversen Gipfeln zahlreichen Gruppen in der BRD und in Österreich einen, wie ich mal vermuten möchte, doch durchaus willkommenen Anlass, noch mehr über Neoliberalismus, Sozialraub und die Knechtung der Völker zu schwadronieren, was die hervorragende Möglichkeit bietet, in letzter Konsequenz auch das eigene Volk endlich wieder vorbehaltlos als Opfer neoliberaler Couponschneider in den Blick zu rücken, anstatt beispielsweise den rassistischen, antisemitischen, den nationalistischen wie sexistischen Normalzustand hierzulande anzugreifen. Warum viele Linke das eine so gerne und begeistert praktizieren, das andere aber, wenn überhaupt, eher pflichtschuldig und, wenn es um den Antisemitismus beispielsweise ihrer potenziellen revolutionären Subjekte geht, gar nur widerwillig, wenn überhaupt, darüber wäre zu diskutieren und auch zu streiten. Auch wenn Gruppierungen, die in der Linken ja nun nicht unwichtig sind, solchen Streit schon mal im Vorhinein unterbinden wollen, indem sie meinen, darauf verweisen zu müssen, dass es doch niemandem nützt, wenn sich die verschiedenen Fraktionen in der globalisierungskritischen Bewegung öffentlich kritisieren. Sie hätten es gerne, wenn man die, Zitat, Unterschiede als sich ergänzende Werkzeuge begreift. Ich weiß zugegebenermaßen nicht so recht, wie das gehen soll und denke dagegen, dass diese Unterschiede so grundlegend sind, dass man den Kritikern und Kritikerinnen der Globalisierung nur mit Ideologiekritik begegnen kann. Und zwar durchaus allen Teilen, denn auch jene, die in der radikalen Linken abgefeiert werden, wie die Tutte Bianchi beispielsweise, haben mit Kritik, die auf die Aufhebung von Staat und Kapital zieht, durchaus weniger gemein, als man allgemein annehmen mag. Einer ihrer Sprecher, Luca Casarini, der fungiert beispielsweise nach Zeitungsberichten als Beraterin der italienischen Sozialministerin und gibt unmissverständlich zu Protokoll, der Staat ist nicht mehr der Feind, den es zu stürzen gilt, sondern der Gesprächspartner, mit dem wir diskutieren müssen. Natürlich setzt sich diese Anti-Gipfel-Bewegung aus den unterschiedlichsten Gruppierungen zusammen. Und natürlich gibt es da auch ein paar ja durchaus sympathische Dinge, wie etwa die Kritik an der europäischen Abschottungspolitik, also den Antirassismus. Allerdings wäre auch da anzumerken, dass sich dieser Antirassismus nun zunehmend anschickt, nicht viel mehr zu sein als das Bekenntnis zur Pluralität völkischer Kollektive. Und zugleich drohte natürlich auch, siehe nur die Antirassismuskonferenz von Durban, zu sowas wie einem Titel zu verkommen, unter dem man dann eben seinen Hass auf den Staat der Shoah-Überlebenden scheinbar moralisch einwandfrei vorbringen kann. Aber das nur nebenbei. So unterschiedlich also, wie gesagt, die globalisierungskritische Bewegung auch sein mag, mir scheint es doch so, als wenn es durchaus eine einigende Klammer gibt, nämlich die gemeinsamen Ressentiments, also so ziemlich das Gegenteil von Kritik. Nämlich Ressentiments gegen Finanzmärkte, Spekulanten, Bonzen, die da oben, gegen die man, je nach Geschmack, mal den Nationalstaat, mal regionale Gemeinschaften stellt, wobei letzteres dann eben so eher die linksradikale Variante wäre, etwa von diesem Netzwerk People's Global Action. Und natürlich Ressentiments gegen Israel. Es ist ja kein Zufall, dass viele Kritiker und Kritikerinnen der Globalisierung ihre Proteste in Europa und den USA als Bestandteil der globalen Intifada verstehen, teilen doch viele von ihnen jene zugleich archaischen wie modernen Ressentiments, die in den letzten Jahren in der palästinensischen Gesellschaft leider offensichtlich mehrheitsfähig geworden sind und die sich letztlich immer gegen die Personifizierung der Abstraktion richten, als die Juden und Jüdinnen im antisemitischen Wahn nur fungieren. Kein Wunder also auch, dass es aus den Reihen der Globalisierungskritiker und Kritikerinnen durchaus auch klammheimliche Freude oder zumindest bedauerndes Verständnis für den Massenmord von New York gegeben hat und gibt, der ja aller Wahrscheinlichkeit nach auch von einer Fraktion der Globalisierungsgegner begangen wurde, nämlich klerikal-faschistischen Islamisten. Ja, guten Tag, meine verehrten Hörerinnen und Hörer. Hier spricht wieder Heinrich von der Niederschulze im Rahmen seines äußerst beliebten Radiobeitrages Mensch-Maschine-Simulation. Heute bei mir zu Gast der Autor Rüdiger Rural. Er ist der Autor des Buches Radius Null, das er uns heute hier vorstellen wird. Ein Buch, das sich mit dem aktuellen Trend Think Global, Act Local auseinandersetzt. Und hierzu wollen wir ihn befragen und wir wollen das gar nicht lange aufhalten. Wir wollen direkt einsteigen in den Diskurs. Herr Rural, bitte erzählen Sie uns doch in knappen Worten, worum es in Ihrem Buch geht. Naja, es ist jetzt halt so, dass sich viele Leute vermehrt die Frage stellen, who am I? Und sich natürlich auch im Zuge dieser Frage eine weitere Frage stellen. Nämlich, wie kann ich durch mein Konsumverhalten die Welt retten? Ja. Und jetzt war es so, dass sich eine Gruppe von Menschen bestreut auf der ganzen Welt nicht nur diese Fragen gestellt hat, sondern auch noch Lösungsansätze gesucht hat. Und diese Gruppe kam dann letztendlich zum Schluss zu sagen, okay, think global, but act local, okay? Also, ich verzichte auf den ganzen Kram. Ich verzichte auf Äpfel aus Chile. Ich verzichte auf Musik aus Afrika. Ich verzichte auf alles Amerikanische, wenn man Europäer ist. Außer vielleicht. Wollen nicht schlüpfrig werden. Ja, und das ist eben dieser Ansatz. Darum geht es in meinem Buch. Aufzuzeigen, wie ich durch die Nutzung heimatlicher Ressourcen die Welt retten kann. Verstehen Sie? Die Welt retten kann. Es geht ums Ganze, würde ich sagen. Es geht ums Ganze. The whole thing. Ja, ich persönlich kenne diese Bewegung allerdings nur im Hinblick auf den Konsum materieller Güter. In Ihrem Buch allerdings sprechen Sie auch den Konsum von immateriellen Gütern an, also von Literatur, Musik, von Kultur im Allgemeinen. Können Sie uns das denn näher erläutern? Ja, natürlich ist diese Frage berechtigt, ne? Es ist ja ziemlich augenscheinlich, dass dieses Verhalten wichtig ist im Hinblick auf materielle Güter. Ne? Aber ich möchte zu bedenken geben, dass ja auch immaterielle Güter an materielle Güter gebunden sind. Ne? Also, wenn ich mir jetzt eine CD kaufe von einer südamerikanischen Band, ja, dann wird die vielleicht dort aufgenommen, wird auf einem anderen Kontinent gepresst und dann nach Europa verschickt. Ne? Nein, das sollte nicht sein. Auch wenn ich Musik im Internet anhöre. Ne? Auch da ist eine Vielzahl von materiellen Verschwendungen grundlegend, um diese Musik überhaupt anhören zu können. Und deswegen sage ich, okay, support your local dealer, support your local band. Ne? Aber nicht nur was Musik angeht, auch was kulturelle Güter angeht. Was soll ich mit einer Kuckucksuhr, die ja ohnehin aus China kommt, ja? Was soll ich als Norddeutscher mit einer Kuckucksuhr? Ne? Auch mit einer Kuckucksuhr aus dem Schwarzwald. Nein, ich sage, okay, ich als Norddeutscher, ich hänge mir lieber einen Hering an die Wand, ne? Der kommt aus meiner Gegend und erzielt den gleichen Zweck wie eine Kuckucksuhr auch, ja? Nun gut. Ich könnte mir jetzt allerdings auch vorstellen, dass dieses stark eingeschränkte Verhalten zu einigen Problemen führen kann. Ja? Zu einer vielleicht zu strikt eingegrenzten kulturellen Identität. Naja, das will ich gar nicht bestreiten. Ne? Ein Beispiel, das auch in meinem Buch beschrieben ist, ist ja die Situation, als ich mit einer Familie damals in der Steiermark gelebt habe. Ne? Austria. Und wir natürlich nur Volksmusik uns zu Gebete geführt haben, ja, tolle Musik, tolle Folkmusik. Und dann mussten wir aus beruflichen Gründen mussten wir umziehen nach Brandenburg. Ja. Und dann war es so, dass jetzt im Umkreis von 50 Kilometern, ich empfehle ja in meinem Buch einen Umkreis von 50 Kilometern, was Musik angeht, ja, dass man Bands hört, die in einem Umkreis von 50 Kilometern Musik machen, dass in diesem Radius drei oder vier Rechtsrock-Bands waren. Ja. Das war natürlich problematisch. Und konsequent, wie wir waren, haben wir natürlich auch diese Bands gehört. Und für die Kinder war es vielleicht nicht die beste Erziehung. Ja. Ja, es stößt an seine Grenzen, aber wenn man konsequent sein möchte, muss man auch diesen Schritt gehen. Ne? Ja, wenn man konsequent sein möchte, ja. Ein sehr anrührendes Beispiel aus Ihrem Buch ist ja der gehbehinderte alte Mann, der sich selbst den Radius Null, das ist ja auch der Titel Ihres Buches, den Radius Null auferlegt hat, ja. Der sich also an sein Bett von seiner Pflegerin eine riesige Tonne Sülze stellen hat lassen und dann den Rest seines Lebens damit fristete, sich von dieser Sülze zu ernähren. Ja, yeah. The Aspic Man, wie ich ihn ja genannt habe in meinem Buch. Ne? Ja, ja. Ja, genau, the Aspic Man, ja, ja. Die Frage, die sich mir jetzt allerdings stellt, ist, inwiefern hat denn jetzt dieser alte Mann seinen Beitrag geleistet, die Welt zu retten? Können Sie mir das denn vielleicht mal erläutern? Also durch diese Verweigerungshaltung, ja, durch diese negative, hat er meiner Meinung nach ja keinen Beitrag geleistet zur Erhaltung der uns bekannten Welt. Naja, Sie betrachten es so, ne, dass er keinen Beitrag geleistet hat. Aber nehmen wir doch mal ein historisches Beispiel. Ne? Nehmen wir doch mal ein historical. Die nordamerikanischen Ureinwohner, ne? Die haben den ganzen Tag auch nichts anderes gemacht, als Sülze zu essen. Ne? Und wie wir alle ja wissen, ging es der Natur nie besser als zu der Zeit. Ne? So lang gut, bis sie dann aufgescheucht wurden. Ne? Bis dann gesagt wurde, nein, Schluss mit Sülze. Burger werden es gegessen, ne? Auf diesem Kontinent. Jetzt gibt's Burger. Ja, dann haben die Probleme angefangen. Ne? Und deswegen ist dieser alte Mann konsequent. Ne? Konsequent. Und er hat ja nicht lange gelebt, ne? Er hat ja nicht lange gelebt. Sülze hat ihn dann schließlich umgebracht. Aber immerhin ist er noch in einer Welt gestorben, die ihm, naja, gefallen hat, ne? Durch diese Sülze, ne? Das ist vielleicht eine Konsequenz, die nicht jedem schmeckt. Ja, Konsequenz und Sülze sind wahrlich zwei Dinge, die nicht jedem schmecken. Das mag sein, ja. Eine Frage, die jetzt sicherlich vielen unserer Hörerinnen und Hörer unter den Nägeln brennt, ist natürlich die Frage, wie vertreiben Sie eigentlich Ihr Buch? Ja? Na, gar nicht natürlich, ne? Not at all, ne? Es wäre natürlich absolut inkonsequent von mir, das Buch jetzt irgendwie durch irgendwelche Global Player vertreiben zu wollen, ne? Ne, und auch ein Effekt, den ich auch natürlich nutze, ist, wenn der Hahn auf dem Bauernhof bleibt, ne, dann fällt sein Scheiß auf fruchtbaren Boden, ne? Und hier in meiner Gegend, ich habe ja erwähnt, ich wohne in Brandenburg, wird das von den Leuten angenommen, ne? Und das reicht mir, wenn es die Leute hier in meinem Einzugsgebiet umsetzen, ne? Das ist völlig ausreichend. Ja, völlig ausreichend. Das ist, nehmen wir jetzt mal als ein wunderbares Schlusswort zu dieser Sendung. Ich wünsche Ihnen dennoch eine große, große lokale Leserschaft, Herr Rural. Dann bedanke ich mich noch an dieser Stelle ganz herzlich bei meinen Hörerinnen und Hörern, die auch dieses Mal eingeschaltet haben, und kann mich nur weiterempfehlen. Bis zur nächsten Sendung, wenn es wieder heißt Mensch-Maschine-Simulation. Auf Wiederhören, Ihr von Ihnen äußerst geschätzter Heinrich von der Nieder-Schulze. Die Marx'schen Untersuchungen über das Kapital sind bekanntlich unvollendet. Das Manuskript des dritten Bandes des Kapitals bricht im 52. Kapitel mit dem Titel Die Klassen nach wenigen Zeilen unvermittelt ab. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass auch das Kapital Teil einer größeren, unvollendeten Untersuchung über das System der bürgerlichen Ökonomie ist. 1858 sprach Marx von 6 geplanten Büchern über das Kapital, das Grundeigentum, die Lohnarbeit, den Staat, den auswärtigen Handel und den Weltmarkt. Aus der Stellung des Staates in diesem Vorhaben, Rang 4, lassen sich Rückschlüsse auf die Bedeutung ziehen, die ihm der Marx dieser Zeit beimaß. Er ist so bedeutend, dass er auf jeden Fall in die Untersuchung einbezogen werden muss. Immerhin ist es der Staat, der, wie Gerhard Scheidt in Anlehnung an Marx schreibt, dem wahren Hüter die Form garantiert, worin es sich von der Ware trennen kann, ohne ihren Wert zu verlieren. Aber der Staat ist nicht so bedeutend, dass er dabei auf den Plätzen 1 bis 3 rangiert. Im Kommunistischen Manifest von 1848 fiel Marx und Engels zum Staat dementsprechend lediglich die lapidare Feststellung ein, der Staat ist nur ein Ausschuss, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeois-Klassen verwaltet. Eine ähnliche Aussage findet sich auch in der deutschen Ideologie. Durch die Emanzipation des Privateigentums vom Gemeinwesen ist der Staat zu einer besonderen Existenz neben und außer der bürgerlichen Gesellschaft geworden. Er ist aber weiter nichts als die Form der Organisation, welche sich die Bourgeoisie sowohl nach außen als nach innen hin zur gegenseitigen Garantie ihres Eigentums und ihrer Interessen notwendig gibt. Die Selbstständigkeit des Staats Wie sie im späten Feudalismus überall zu beobachten war, so Marx und Engels 1845-46, kommen nur noch in den Ländern vor, in denen sich die Stände noch nicht vollständig in Klassen verwandelt haben und es kein Teil der Bevölkerung zur Herrschaft über die anderen bringen kann. Zum Beispiel in Deutschland. Hier setzte sich die Tradition merkantilistischer Wirtschaftspolitik auch über den Beginn der liberalen Ära hinweg fort. Der Staat bemühte sich auch weiterhin um die Steuerung der wirtschaftlichen Entwicklung. Er hielt das Eigentum im Verkehrswesen, im Bergbau und der Salzgewinnung. Und neben dem aufkommenden Liberalismus behauptete sich eine organische Staats- und Wirtschaftslehre, die auf deutsche Eigenart bedacht war und in Fichtes geschlossenem Handelsstaat von 1800, Adam Heinrich Müllers Schriften oder Friedrich Liszts Nationalem System der politischen Ökonomie von 1841 ihren Ausdruck fand. Den meisten deutschen Nationalökonomen, so Hans Jäger, schien auch zum Beginn der liberalen Epoche ein System angezeigt, das Freihandel im Innern mit Schutzzöllen gegenüber dem Ausland verband. In ihrem, wenn auch nicht ganz ungebrochenen, Zukunfts- und Fortschrittsoptimismus hielten Marx und Engels diese deutschen Besonderheiten für eine Art Atavismus, für ein Relikt vergangener Zeiten, das im Zuge der kapitalistischen Entwicklung allmählich von selbst verschwinde. Der Weltmarkt, so begeisterten sich die beiden im Kommunistischen Manifest, gestalte die Produktion und Konsumtion aller Länder kosmopolitisch und entziehe der Industrie den nationalen Boden. Die nationale Einseitigkeit und Beschränktheit und die nationalen Absonderungen und Gegensätze der Völker verschwinden mehr und mehr schon mit der Entwicklung der Bourgeoisie, mit der Handelsfreiheit, der Gleichförmigkeit der industriellen Produktion und der ihr entsprechenden Lebensverhältnisse. Tatsächlich wurde das Kommunistische Manifest, das sich streckenweise wie ein affirmativ gewendeter Bericht einer No-Global-Gruppe liest, in einer Zeit geschrieben, in der die gerade entstandenen Nationalstaaten schon wieder obsolet zu werden schienen. Das Proletariat begann, sich über Grenzen hinweg zu organisieren und seine fortschrittlichsten Teile hatten mit dem Vaterland nichts am Hut. Zur Erinnerung, die schlesischen Weber, die sich 1844 erhoben, wollten kein anderes Deutschland wie die KPD in der Emigration. Sie wollten kein gutes Deutschland wie Brecht in seiner Kinderhymne. Und sie wollten kein sozialistisches Deutschland wie der Nationalrevolutionär Rudi Dutschke, sondern sie wollten gar keins. Sie wollten, wie es in Heines berühmtem Weberlied heißt, Deutschland das Leichentuch weben. Auch in anderen Bereichen schienen die gerade geschaffenen neuen Grenzen keine große Bedeutung mehr zu haben. Die Migration nahm Ausmaße an, die an heutige Verhältnisse erinnert. Jahr für Jahr überquerten tausende italienische Saisonarbeiter, die sogenannten Golondrinas, deutsch Schwalben, den Atlantik, um in Argentinien die Weizenernte einzubringen und danach wieder nach Hause zu fahren. Und kurz vor dem Ersten Weltkrieg hatte auch der internationale Handel ähnliche Ausmaße angenommen wie heute. Die Formel vom Nachtwächterstaat, mit der diese Entwicklung für den nationalstaatlichen Rahmen beschrieben werden sollte, war dabei zwar immer Lüge. Mit ihr sollte einerseits verschleiert werden, dass der Staat der Staat des Kapitals war. Andererseits sollte kaschiert werden, dass der Nachtwächter der Bourgeoisie, wie Johannes Agnoli das einmal irgendwo erklärt hat, der Tagespolizist fürs Proletariat war. Die schlesischen Weber wurden bekanntlich genauso wie die Aufständischen der Pariser Kommune zusammengeschossen oder kartuschiert, wie man das damals nannte. Nichtsdestotrotz konnte die Rede vom Nachtwächterstaat einen gewissen Wahrheitsgehalt für sich beanspruchen, denn der Souverän kümmerte sich über den Schutz des Eigentums hinaus nur wenig um die Wirtschaft, wie Gerhard Scheidt schreibt. Staat und Kapital, Staat und Gesellschaft waren getrennte Sphären. Polizei, Gericht und Administration waren, wie Marx ausführt, Abgeordnete des Staats, um den Staat gegen die bürgerliche Gesellschaft zu verwalten. Oder mit den Worten Eric Hobsbawms: Der Liberalismus war der Anarchismus des Bürgertums, und ganz wie im revolutionären Anarchismus hatte der Staat in ihm keinen Platz. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte sich also ein Großteil dessen bestätigt, was Marx und Engels freudig vorausgesagt hatten und den heutigen No Globals noch immer den Angstschweiß auf die Stirn treibt. Erstens, die nationalen Grenzen hatten an Bedeutung verloren. Zweitens, der Staat hatte sich aus dem Wirtschaftsleben zurückgezogen. Drittens, die Bourgeoisie hatte durch ihre Exploitation des Weltmarkts die Produktion und Konsumtion aller Länder kosmopolitisch gestaltet. Darüber hinaus wurde der Optimismus, den das liberale Bürgertum bis dahin an den Tag gelegt hatte, von einer Kaderstimmung abgelöst. In den 1870er Jahren begann das erste Mal einer der vielen Zeitabschnitte, die von den Zeitgenossen und später von den Historikern als Great Depression bezeichnet wurden. In Deutschland sprach man von der Gründerkrise. D.A. Wells konstatierte 1883 weltweit eine beispiellose Störung und Depression des Handels. Und Alfred Marshall, der kommende Guru der Wirtschaftswissenschaften, sprach 1888 von einer anhaltenden Depression der Preise, einer Depression der Zinsen und einer Depression der Gewinne. Es zeichnete sich also das ab, was die meisten Marxisten in aufgeregte Spannung versetzt, die große Krise. Die Produktivkräfte waren, wie Heinz Langerhans später formulierte, nicht mehr mit dem liberalen System des Konkurrenzkapitalismus kompatibel. In dieser Situation bekamen die Alpha-Tiere der Zweiten Internationale, also Karl Kautsky und Co., vorgeführt, dass der historische Materialismus nichts mit der Vorsehung oder der Evolution zu tun hat. Ihnen wurde verdeutlicht, dass die Verhältnisse immer noch von den Menschen abgeschafft werden müssen. Das Proletariat, das diesen Job nach der Marx'schen Herleitung im Auftrag der Menschheit erledigen sollte, hatte dummerweise keine große Lust auf seine historische Mission. Anstatt die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen, schmückten die deutschen Arbeiter ihre Wohnzimmer mit Bildern des Arbeiterführers August Bebel, die sie einträchtig neben das Foto des Kaisers hängten. Und russische Arbeiter gingen 1905 mit Bildern von Väterchen Zar auf die Straße, um für bessere Lebensbedingungen zu demonstrieren, und wurden dabei zusammengeschossen. An die Stelle des Proletariats, das den Kapitalismus abschaffen sollte, trat der Staat auf den Plan und schaffte den Liberalismus ab. Unter den Bedingungen des Hochkapitalismus schienen die Experten das Wirtschaftssystem nach dem Vorbild des Merkantilismus reformieren zu wollen. Fast alle nennenswerten Staaten näherten sich, wenn auch in unterschiedlichem Maß, nahezu instinktiv in einem Zusammenspiel von Staat und Kapital an, das in Deutschland zwar zurückgedrängt, aber auch in der liberalen Ära nie wirklich verschwunden war. Die unternehmerischen Aktivitäten des Staates nahmen zu, die Staatsausgaben stiegen und angefangen mit Deutschland und Italien wurden Schutzzölle seit Ende der 1870er Jahre zu einem festen Bestandteil der internationalen Wirtschaftspolitik. Die einzige Ausnahme war Großbritannien. Neben dieser zunächst nur allmählichen Veränderung des Verhältnisses von Staat und Kapital wandelte sich auch die Struktur der Unternehmen. Das Stichwort lautet Monopolisierung. In den Vereinigten Staaten bildeten sich Trusts heraus, in Deutschland entstanden, teilweise unter direkter Einwirkung des Staates, die bekannten Syndikate und Kartelle. Rudolf Hilferding, der Erfinder des Begriffs Finanzkapital, hat diese doppelte Strukturveränderung, Staatseingriffe und wirtschaftliche Konzentrationsprozesse, auf die halbwegs brauchbare Formel organisierter Kapitalismus gebracht. Die unsichtbare Hand des freien Marktes, von der Adam Smith spricht, wurde also, wie Hobsbawm bemerkt, nach und nach durch die sichtbare Hand des Staates und der modernen Konzernorganisation ersetzt. Damit wurde für das Verhältnis von Staat, Kapital und Gesellschaft im 20. Jahrhundert die Richtung vorgegeben. Der zentrale Referenzpunkt dieser Entwicklung war die Krise. Wirtschaftliche Konzentration, zunehmende Staatstätigkeit, Schutzzollpolitik und so weiter waren Krisenlösungsstrategien. Diese Strategien taugten allerdings nur bedingt. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges hat nicht, wie es immer wieder behauptet wurde, eine schlimmere Krise verhindert. Der Erste Weltkrieg war vielmehr die Krise. Während des Krieges drohten die Produktivkräfte, wie Heinz Langerhans 1934 erklärte, das auf Lohnarbeit und Kapital beruhende Nationalstaatensystem zu zersprengen. Nach dem Krieg und nachdem sich das Projekt Weltrevolution in eine Strategie zur Modernisierung des Vaterlands verwandelt hatte, konnten sie zwar wieder zu friedlichen Geschäften in das kapitalistische Weltsystem eingezwängt werden. Aber so lange, Hans? Sobald die bis 1913 angesammelten, im Ersten Weltkrieg zerstörerisch entfesselten und seitdem weiter gesteigerten produktiven Kräfte ein paar Jahre einigermaßen in Gang gesetzt waren, trat in den großen Weltkrisen der Gegenwart zutage, dass der Rahmen des auf Lohnarbeit und Kapital beruhenden nationalstaatlichen Gesellschaftssystems bereits zur drückenden Fessel für die Produktivkräfte geworden ist. Zwar gelingt es in den Nachkriegskrisen, sie wieder an das Produktionsverhältnis Lohnarbeit-Kapital und den kapitalistischen Verwertungsprozess zu fesseln und in den nationalstaatlichen Rahmen einzufügen, aber die Kapazität des industriellen Apparats kann auch in der Prosperität nicht voll ausgenutzt werden. So lange, Hans, 1934. Diese Reorganisation des Verwertungsprozesses nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, so lautet Langerhans zentrale These, korrespondierte mit einer Veränderung der bis dahin existierenden Formen von Staat und Kapital. Die von den Theoretikern der Zweiten und Dritten Internationale konstatierte Trennung von Ökonomie und Politik, so beschreibt er das Ende der liberalen Epoche des Kapitalismus, wurde mit dem Ersten Weltkrieg endgültig aufgehoben. Der Staat war nicht mehr länger bloß ideeller Gesamtkapitalist oder wie in der Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg gelegentliche Steuerungsinstanz. Krieg und Weltkrisen schmolzen Kapital und Staat vielmehr zu einem einzigen Schutzpanzer zusammen. Aus dem automatischen Subjektkapital mit dem Garantenstaat als besonderem Organ ist das einheitliche Staatssubjekt Kapital geworden. Mit anderen Worten, hatte sich der klassische bürgerliche Laissez-faire-Staat spätestens in den 1930er Jahren überall mehr oder weniger verabschiedet. Die Vereinigten Staaten, Frankreich, Großbritannien und so weiter bemühten sich einerseits um eigene Krisenlösungsstrategien, in denen der Staat als Konsument, Arbeitgeber und Planer auftrat. In den USA brachte die Regierung Roosevelt in den 1930er Jahren den New Deal auf den Weg und selbst im liberalen Großbritannien, das sich der neuen Entwicklung lange Zeit entzogen hatte, wurde der Freihandel, der für die Identität der britischen Wirtschaft bis dahin so bedeutend war wie das Zölibat für das Selbstverständnis des katholischen Priesters, 1931 abgeschafft. Junge britische Konservative wie der spätere Premierminister Harold Macmillan sprachen sich offen für die Einführung der Planwirtschaft aus und auch gesetzte Beamte der Krone wie Sir Arthur Salter legten Bücher vor, in denen sie betonten, dass eine geplante Wirtschaft nötig sei, um der Wirtschaftskrise zu entgehen. Andererseits wurden die Staaten, die nicht sofort von der Wehrmacht überrannt wurden, mit dem Zweiten Weltkrieg unfreiwillig in das deutsche Krisenlösungsmodell Rüstung, Vernichtung von nicht verwertbarem Wert durch Krieg und so weiter hineingezogen. Das heißt, mit der Formel Normenstaat kann auch die Variante des Staatssubjekts Kapital umschrieben werden, die seit den 1930er Jahren beispielsweise in Großbritannien, den USA oder Kanada zu beobachten war. Der fränkelsche Normenstaat ist der besorgt ambitionierte und aus diesem Grund gelegentlich zum Autoritarismus neigende Nachfolger des liberalen bürgerlichen Staates. Er erweist seinem liberalen Vorgänger jedoch regelmäßig Referenzen und hält vor allem an einer seiner zentralen Prämissen fest, der Rechtssicherheit bzw. Berechenbarkeit. Diese Berechenbarkeit war im nationalsozialistischen Maßnahmenstaat, der in Deutschland der 1930er Jahre im stetigen Kampf mit dem Normenstaat stand, nicht mehr existent. Der Maßnahmenstaat war die Sphäre der Bewegung, der Dynamik, des Eigenengagements. Er war das Gebiet der Denunziationen bei der Geheimpolizei, des Pogroms, des vorauseilenden Gehorsams ohne Befehl und des Drucks von der Straße. Er war also mit anderen Worten das Spezifikum des Nationalsozialismus. Franz Neumanns berühmte Schrift Behemoth von Anfang der 1940er Jahre lässt sich dahingehend lesen, dass dieser Dualismus von kalkulierbarem Recht, also dem Normenstaat, und Ad-hoc-Entscheidungen, also dem Maßnahmenstaat, seit dem Ende der 1930er Jahre zugunsten des Maßnahmenstaates in Auflösung begriffen war. Die fortschreitende Verzahnung staatlicher, halbstaatlicher, parteipolitischer, privatwirtschaftlicher Strukturen verwischte die Grenze zwischen Staat, Gesellschaft und Partei und erzeugte ein totalitäres Verbundsystem zwischen ihnen. Die stetige Auflösung des staatlichen Charakters des Regimes, seine progressive Zergliederung in immer neue Aktionszentren, die nach dem Bewegungsgesetz des Führerprinzips jeweils dazu tendierten, benachbarte Kompetenzen aufzusaugen und sich zu verselbstständigen, zerstörte zunehmend diese rationale Gesamtorganisation der Herrschaft und verstärkte die partikulare, auf die jeweiligen Ressortzwecke und Ideologien bezogene Egozentrik. Beschreibt diesen Vorgang Martin Brustzat. Um einerseits, wie es zum Beispiel in Italien passiert ist, die tendenzielle Rückbildung in einen klassischen autoritären Staat unter Beteiligung der alten Eliten zu verhindern und andererseits die drohende Implosion des Regimes zu verzögern, war der NS-Staat auf die permanente Mobilisierung der Volksgemeinschaft angewiesen. Der Staat Hitlers entwickelte sich damit, wie Brustzat erklärt, zur Kampfbewegung zurück. Er dehnte seinen Einfluss weit in den Bereich der Öffentlichkeit und Gesellschaft hinein aus, allerdings ohne, dass es einer völligen Uniformierung und Bürokratisierung bedurfte. Was passierte nun nach 1945? Die Legende sagt, dass mit dem Ende des Krieges überall in der westlichen Welt die klassische bürgerliche Gesellschaft, die es auch vor 1933 oder 1939 nur noch als Desiderat gab, wieder eingeführt wurde. Der Weltmarkt, der seit den 1930er Jahren zusammengebrochen war, rekonsolidierte sich. In Deutschland wurde die parlamentarische Demokratie aktiviert und in Großbritannien wurde die Pass- und Ausweispflicht, die aus Angst vor deutschen Spionen und Terroristen eingeführt wurde, wieder abgeschafft. Eric Hobsbawm bezeichnet diese Phase der relativen Freizügigkeit nicht zu Unrecht als Golden Age of Capitalism. Musik. tatsächlich lassen sich die Verschmelzung von Staat und Kapital und das Verschwimmen der Grenzen zwischen Staat, Markt und Gesellschaft jedoch nicht einfach per Willensakt rückgängig machen. Die Grundlagen des Wohlstands und der darauf basierenden relativen Freizügigkeit der westlichen Welt waren nicht nur der Krieg und die ungeheure Kaufkraft, die in dieser Zeit angestaut worden war. Das Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit beruhte zugleich auf zwei weiteren Faktoren, die aus dem Katastrophenzeitalter in das Golden Age herüberragten. Dies war erstens der Sozialpakt zwischen Arbeiterklasse und Bourgeoisie, der in den 1930er Jahren in Deutschland teilweise terroristisch, teilweise begeistert und in den westlichen Staaten nicht zuletzt notgedrungen geschlossen wurde, um gegen die Bedrohung durch die faschistische Internationale bestehen zu können. Dieser Sozialpakt zwischen Arbeiterklasse und Bourgeoisie wurde erneuert. In den Ländern, in denen es noch nicht geschehen war, verabschiedete sich das Proletariat nach und nach von seiner revolutionären Rhetorik und bekannte sich nun auch offen zu der Sozialverträglichkeit, die es schon vorher an den Tag gelegt hatte. Im Gegenzug ließ sich die Bourgeoisie ebenfalls aufs Gemeinwohl verpflichten. In Deutschland ließen sich die großen Parteien jetzt auch offiziell Volkspartei nennen. In Italien schlossen die Kommunistische Partei und die Christdemokraten 1976 den sogenannten historischen Kompromiss, in dem die Kommunistische Partei Italiens eine christdemokratische Minderheitsregierung der nationalen Solidarität parlamentarisch unterstützte und dafür mit dem Einzug in die Institutionen des Staates belohnt wurde. Und aus dem Frankreich der frühen 1970er Jahre existieren Bilder von Georges Marchais, dem langjährigen Generalsekretär der KPF, die ihn mit erhobenem Daumen auf einer Planierraupe zeigen, mit der er zum Wohle des Vaterlandes eine Siedlung illegaler Einwanderer platt macht. Die früheren Kampforganisationen der Klassen traten also weniger als Interessensvertretungen von Marktbürgern auf, die ihr Marktbürgerdasein, wie das Proletariat in seinen besten Zeiten, teilweise transzendierten, sondern von Staatsbürgern, denen am reibungslosen Funktionieren des Ganzen gelegen war. Der zweite Faktor, auf dem das Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit beruhte und der zugleich auch aus dem Katastrophenzeitalter in das Golden Age herüberragte, der Staat behielt seine Funktion als Konflikt- und Krisenmanager bei. Er trat als Arbeitsbeschaffer, Auftraggeber, Koordinator oder sogar Unternehmer auf. In Deutschland wurde die staatliche Koordination durch den nationalsozialistischen Vierjahresplan bis zu einem gewissen Punkt zurückgenommen, während in Großbritannien und in den USA ein stärker staatsinterventionistischer Kurs gefahren wurde. Das heißt, die deutsche und die angelsächsische Auffassung über die Rolle des Staates in der Wirtschaft glichen sich nach Ende des Krieges weiter an. Noch 1988 konnte Hans Jäger erklären, dass die von den Labour-Regierungen begünstigte Ausweitung des öffentlichen Unternehmensbesitzes in Großbritannien, die französische Planification und der schwedische Wohlfahrtsstaat Beispiele eines inzwischen über die deutschen Verhältnisse weit hinausgehenden Staatsinterventionismus sind. Und tatsächlich waren die Erfolgsgeschichten der westlichen Staaten im Golden Age, von Ausnahmen wie Hongkong abgesehen, Geschichten von Industrialisierungen, die von Regierungen gestützt, überwacht, gelenkt und manchmal auch geplant und gemanagt wurden. Von Frankreich und Spanien in Europa bis hin zu Japan, Singapur und Südkorea. Wie Eric Hobsbawm schreibt: Selbst der Weltmarkt konnte nur mit Hilfe des Staates reorganisiert werden. Die Weltbank und der IWF wurden gegründet, um internationale Aufbauinvestitionen zu leisten und die Wechselkurse stabil zu halten. Mit Hilfe des GATT sollten Handelsbarrieren durch periodische Verhandlungen reduziert werden. Hobsbawm, den man manchmal gar nicht genug zitieren kann, fasst diese beiden Faktoren in seinem Zeitalter der Extreme folgendermaßen zusammen. Die westlichen Vordenker und Entscheidungsträger wollten eine Welt, in der Produktionssteigerung, wachsender Außenhandel, Vollbeschäftigung, Industrialisierung und Modernisierung vorherrschten und alle von ihnen waren willens, dies, wenn nötig, durch systematische staatliche Kontrolle und über die Zusammenarbeit mit der organisierten Arbeiterschaft zu erreichen, solange diese nicht kommunistisch war. Das goldene Zeitalter des Kapitalismus wäre ohne den Konsens, dass die Wirtschaft des privaten Unternehmertums vor sich selbst gerettet werden musste, nicht möglich gewesen. Das heißt, der Liberalismus, den nahezu alle Beobachter nach 1945 in der westlichen Welt zu erkennen glaubten, war ein simulierter Liberalismus. Er war der Liberalismus des starken Staates oder, um mit Ernst Fraenkel zu sprechen, der Liberalismus des weiterhin bestehenden Normenstaates. In 1972 veröffentlichte der Club of Rome seinen berühmten Bericht über die Grenzen des Wachstums. Egal, ob die Aussagen dieses Berichts im Einzelnen stimmen, spricht aus ihnen doch die Erkenntnis, dass das goldene Zeitalter an sein Ende gekommen war. Die im Krieg angestaute Kaufkraft war aufgebraucht, die seit den großen Zusammenbrüchen betriebene Krisenlösung in Permanenz versagte. Mit anderen Worten, das Krisenmanagement war selbst in eine Krise geraten. Die Zauberformeln, mit deren Beschwörung die Krise bewältigt werden sollte, hießen schlanker Staat und Deregulierung. Die Beispiele sind bekannt. Privatisierung des Schienennetzes in Großbritannien, der Börsengang der Telekom, der Verkauf der Regierungsanteile von Elf Aquitaine. Viel mehr gibt es nicht. Legt man die Staatsquote, also den Anteil der Staatsausgaben am Bruttosozialprodukt zugrunde, lässt sich nämlich keine eindeutige Tendenz benennen. Es ist vielmehr ein widersprüchliches In- und Nebeneinander von Privatisierung und Verstaatlichung zu beobachten, das eher an eine Umgruppierung als an einen Rückzug des Staates aus der Wirtschaft erinnert. In Großbritannien, das den Globalisierungsgegnern neben den USA als Mutterland der Privatisierung gilt, nahm die Staatsquote zwischen 1990 und 2005 nicht ab, sondern um 1,8% zu. In Japan waren es 5,5%, in Frankreich 4,4% und in Deutschland 2,5%. Gerade in den Staaten, die von gemäßigten Globalisierungsgegnern immer wieder als Vorbild genannt werden, war der entgegengesetzte Trend zu beobachten. In Schweden ging die Staatsquote zwischen 1995 und 2005 um 4,6% zurück. In Norwegen waren es sogar 8,1%. Weitaus typischer als die Privatisierung von Staatsunternehmen ist für die jüngste Zeit allerdings eine Entwicklung, die mit Staatsquoten nicht beschrieben werden kann, die Abgabe bisheriger Staatsaufgaben an die Gesellschaft. Zwischen Görlitz und Eggesin überwacht die Bundespolizei in Kooperation mit der Bevölkerung, die hierzu regelmäßig animiert wird, die Grenze zu Polen. Die Deutsche Bahn lässt einen Teil ihrer Bahnhöfe inzwischen mit Hilfe von Bahnhofspatenschaften reinigen. Bürger erklären sich bereit, Bahnhöfe ohne Bezahlung sauber zu machen. Und in nahezu jeder größeren Stadt gibt es mittlerweile eine Freiwilligenagentur, die von staatlicher Seite unterstützt wird und die Pest des Ehrenamtes koordinieren soll. Anders als von den Globalisierungsgegnern immer wieder behauptet, wird das Programm für diese Entwicklung nicht von einer neuen Form des Liberalismus geliefert, sondern vom Kommunitarismus. Wenn Altkanzler Schröder, Tony Blair und Co. von der Zivilgesellschaft sprechen, die einen Großteil dieser früheren Staatsaufgaben übernehmen soll, beziehen sie sich nicht auf die Societas Civilis, die Hegel einst mit bürgerliche Gesellschaft übersetzte, sondern auf die Civil Society des Kommunitarismus. Dieser Kommunitarismus ist das Gegenteil des Liberalismus. Seine Civil Society entsteht nicht, wie es vor einigen Jahren in einer Debatte über die Frage wer oder was ist die Zivilgesellschaft, hieß, wo Menschen ihr Schicksal in die Hand nehmen, oder Frauen, Homosexuelle, sogenannte Behinderte, Lobbypolitik für Gerechtigkeit betreiben. Im Zentrum der kommunitaristischen Agitation steht vielmehr das Plädoyer für die Übernahme sozialer Verantwortung, Bürgersinn, gemeinschaftliche Selbstorganisation und Bürgerengagement gegen antisoziales und gemeinschaftsschädigendes Verhalten, kurz für eine mobilisierte Gesellschaft, die auf der Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft gegenseitiger Kontrolle und der freiwilligen Unterordnung der Individuen unter das Gemeinwohl beruht. Das heißt, im Unterschied zur liberalen, bürgerlichen Gesellschaft, in der das soziale Engagement zum guten Ton gehörte, handelt der Bürger in der kommunitaristischen Zivilgesellschaft nicht mehr als philanthropischer Bourgeois, der, wenn er gläubig war, das Ehrenamt vor allem ausübte, um sein eigenes Seelenheil zu retten. Er steht vielmehr, wie die intermediären Organisationen und Vermittlungsinstanzen des Normenstaates, im Dienst an der Gesellschaft. Anders als im Normenstaat werden die politischen und sozialen Konflikte inzwischen jedoch immer weniger durch spezielle Institutionen, wie zum Beispiel Gewerkschaften, vermittelt und integriert. Die Gemeinwohlverantwortlichkeit hat sich vielmehr diversifiziert. Sie hat sich auf viele Schultern verteilt. Der Staat hat sich mit anderen Worten in die Köpfe der Menschen outgesourced. Nicht der omnipräsente Staat ist stark. So brachte der ehemalige Bundeskanzler Schröder diese neue Entwicklung vor einigen Jahren affirmativ auf den Punkt. Sondern der aktive und aktivierende Staat. Aus diesem Merksatz spricht die Sehnsucht nach Frenkels flexiblem und effizienten Maßnahmenstaat. In der Krise des Etatismus scheinen sich unter demokratischen Vorzeichen gerade diejenigen Momente des Nationalsozialismus zu reaktivieren, die besonders modern und ihrer Zeit voraus waren, das Abstellen auf die Unmittelbarkeit von Herrschaft, eine breite Bürgerbeteiligung und einen äußerst flexiblen Selbstverwaltungsapparat, der gerade dadurch zu seiner mörderischen Effizienz gelangen konnte, dass er weder durch langwierige Entscheidungs- und Gesetzgebungsprozesse noch durch das Warten auf explizite Führerbefehle gehemmt wurde, sondern den Führer- und Volkswillen erahnen und in Eigeninitiative in die Tat umsetzen konnte. Dieser Maßnahmenstaat, der in den 1930er und 1940er Jahren noch eine deutsche Spezialität war, wird jedoch längst nicht mehr von der Maginot-Linie aufgehalten. Lange bevor die Begriffe Kommunitarismus und Zivilgesellschaft, mit denen ein neuer Terminus für die deutsche Idealvorstellung eines Ausgleichs von Arbeit und Kapital, Individuum und Gesellschaft importiert wurde, in Deutschland auftauchten, wurden sie im akademischen Betrieb Großbritanniens und der USA diskutiert. Es gibt dabei allerdings mindestens einen zentralen Unterschied zwischen Deutschland bzw. den Ländern, die sich an Deutschland orientieren, und den klassischen liberalen Staaten, in denen der Normenstaat auch in Krisensituationen weitaus freizügiger war als in Deutschland im liberalen Zeitalter. Während hierzulande nahezu keine Kritik am Kommunitarismus formuliert wird, der Kommunitarismus wurde in Deutschland von Anfang an parteiübergreifend rezipiert und hatte Anhänger sowohl in der SPD und bei den Grünen als auch in der CDU und bei der PDS, existieren in den USA und auch Großbritannien nach wie vor erstaunliche liberale Gegen- und Resistenzkräfte, die sich dem Gemeinschaftstrend des nachbürgerlichen Zeitalters und damit der Globalisierung deutschen Denkens entgegenstellen. Die Ausweitung des Staates in die Gesellschaft markiert zugleich den tendenziellen Zerfall von Staat und Markt. Vor dem Hintergrund der Krise, eines Überangebots an Arbeitskraft, der zunehmenden Überflüssigkeit der Menschen und des Verschwindens von freien Marktsubjekten und Klassengegnern, die den Status quo infrage stellen, vor diesem Hintergrund der Krise also appellieren die depravierten Einzelnen an den Staat, der sie doch alle sind. Wenn jedoch alle der Staat sind, ist niemand der Staat. Ebenso wie die Unternehmen, die sich aus Angst vor dem eigenen Untergang zu Kartellen und Oligopolen zusammenschließen, müssen auch die menschlichen Elementarteilchen, die sonst nichts mehr erkennen können, erkennen, allein machen sie dich ein. Auch sie können nicht mehr auf die Selbstheilungskräfte des Marktes und die eigenen Fähigkeiten vertrauen. Auch sie versuchen, ihrem Glück nachzuhelfen. Sie organisieren sich dementsprechend in Banden, Gangs und Rackets, die in Interaktion mit anderen Banden, Gangs und Rackets treten und Gruppenloyalität über Gesetzestreue stellen. Der Verkäufer von Arbeitskraft oder anderen Waren muss es als Gnade empfinden, überhaupt arbeiten oder liefern zu dürfen. Diese Gnade verlangt nach einer Gegenleistung. Jungunternehmer, Werbezeichner und Prolet müssen ihre persönliche Treue und Dankbarkeit beweisen, ihre Freizeit der Firma opfern und ihrem Vorgesetzten, dem Großabnehmer oder dem Chef des Gewerbeamtes jederzeit als Seelentröster, Squash- und Trinkpartner zur Verfügung stehen. Mit anderen Worten, die bürgerliche Gesellschaft, die ihrem Begriff nach die Versammlung von freien Individuen war, die nur den Gesetzen des Marktes gehorchen müssen, bildet sich zurück in ein Geflecht von Unter- und Überordnung und persönlicher Abhängigkeit, wie Wolfgang Port bemerkte. gleichzeitig wird der Staat durch die Herausbildung der in Konkurrenz zueinander stehenden und gelegentlich miteinander kooperierenden Banden, Gangs und Rackets permanent in Frage gestellt. Franz Neumann beschrieb den nationalsozialistischen Bandenstaat dementsprechend als Unstaat oder als zerfallenden Staat. Er irrte sich mit seiner Aussage über den Zerfall des Staates dabei zwar im Hinblick auf den Nationalsozialismus. Die feindschaftlich zueinander stehenden Rackets blieben im Dritten Reich bis zum Schluss in das Ganze des Staates integriert. Der Nationalsozialismus brach nicht zusammen, sondern musste von außen zum Einsturz gebracht werden. Franz Neumann beschreibt damit aber trotzdem eine nahezu überall zu beobachtende Tendenz. In zahlreichen Regionen der Dritten Welt ist dieser Zerfall bereits in vollem Gang. Große Teile Afrikas sind unter der Kontrolle konkurrierender Warlords. Der sogenannte palästinensische Staat, der Libanon, das Kosovo und die vermeintlich befreiten Teile Tschetscheniens sind Gangland. Hier herrschen die Rackets, die im Wortsinn Verbrecherbande und Wohltätigkeitsverein sind. Hier herrscht der permanente Ausnahmezustand. Hier werden Staatlichkeit und Markt nach ihrem Zerfall fortgeführt. Adornos bekannter Ausspruch, dass der Mythos gerade in seiner Allmacht, in diesem Fall der Staat, der aufgrund seiner Ausweitung in die Menschen omnipräsent zu sein scheint, Adornos bekannter Ausspruch also, dass der Mythos gerade in seiner Allmacht ganz schwach ist, lässt sich als Hinweis auf diese Entwicklungen lesen. Er hat allerdings auch eine zweite Bedeutung, die Adorno weit näher gelegen haben dürfte. Ebenso wie die Bibel nicht von Gott, sondern von Menschen geschrieben wurde, wurde auch der Staat, den Hobbes mit den biblischen Ungeheuern Leviathan und Behemoth beschrieb, von den Menschen geschaffen. Und was Menschen schaffen, daran kann gar nicht genug erinnert werden, sollte von ihnen auch wieder abgeschafft werden können. Und so gehen 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Heute die Welt als Machenschaft. Der getrübte Blick der Globalisierungskritik. Eher chimärenhafte weltweite Linke der vergangenen Jahrzehnte verstand sich ja in großen Teilen als globalisierungskritisch. Unsere Untersuchungen, um ihrem begrifflichen Instrumentarium auf den Zahn zu fühlen, haben ja vor allem das Verhältnis von Markt und Staat behandelt heute. Die Frage also, ob der eine böse und der andere gut sei, wie es große Teile der Antiglobalisierungsbewegung nahelegen. Oder ob es nicht doch der Staat ist, der die unheilvolle Veranstaltung der Konkurrenz überhaupt erst organisiert. ja konstituiert. Nicht umsonst spricht ja die rechte, eigentlich authentische Variante der Globalisierungskritik vom Globalismus, als sei dies ein politisches Programm oder eine Ideologie, ja eine Machenschaft. Demnach müsse nur den Globalisten das Handwerk gelegt werden. Entgegen dieser volkstümlichen Erkenntnisverkürzung vollzieht sich aber doch eine Ausbreitung und Entgrenzung, sprich Globalisierung des Handels, ja der Distribution, Konsumption und Produktion in internationaler Arbeitsteilung quasi naturwüchsig, sobald die technischen Möglichkeiten einmal gegeben sind. Wir haben heute jedenfalls drei Beiträge gehört in der ersten Stunde von 2001. Die Globalisierung und ihre Kritiker. Stefan Kriegert über die Internationalisierung des Kapitals und die Ressentiments der Linken. Danach ein kurzes Interview mit Rüdiger Rural. Und zum Schluss von 2007 ein Essay von Jan Gerber, Staat, Markt, Gesellschaft. Kurze Geschichte einer Ménage à Trois. Auf Wiederhören.